Ja, hallo, liebe Hörer, zu unserem zweiten Teil der 2000er Horrorjahre. Wir hatten in Teil 1 die Plätze 20 bis 17, Silent Hill, Martyrs, Inside und Freddy vs. Jason. Ihr merkt, die waren relativ franco-lastig und wir gehen jetzt gar nicht so weit geografisch und kommen jetzt an einen Part, der sehr spanisch geprägt ist und fangen jetzt mit Teil 16 an und 30 Days of Night, der einzige, der eigentlich ein Amerikaner ist aus der Riege, von David Slade. Der hatte auch Hard Candy gemacht und später Eclipse und einen Teil der Hannibal-Serie zu verantworten. Josh Hartnett in der Hauptrolle, keine so gute Bewertung mit 6,6. Benedikt? Völlig unbegründet. Der Film wurde komplett in Neuseeland gedreht, das war ja damals gerade in nach Herr der Ringe und wegen den ganzen Effektstudio-Zeug und so weiter. Sam Raimi hat das Ganze mit produziert. Und das, der Film ist auch so ein gelungener Medium-Budget-Film, weil ich finde, dass der Film optisch schon so viel rausreißt, aber allein am Anfang, ich mag immer diese Anfangsszenerie, das ist wie bei The Thing zum Beispiel auch, diese Landschaften, Schnee, die fahren halt mit irgendwelchen eckigen Autos da, die ein bisschen nach 90er aussehen, fahren so rum mit ihren Jeeps und über diesen Charakter, der nach dem Rechten guckt und schaut, es steht was bevor. Das ist ähnlich wie bei Whiteout zum Beispiel auch, eine tolle Comic-Verfilmung, wie diese auch eine ist. Finde ich großartig gemacht, diese Sonnenuntergänge, es ist halt kurz vor der langen Nacht, ja, irgendwo an einem Alaska oder wo das spielt, und eben, es kommt eben die lange Nacht, der letzte Sonnenuntergang, wie hervorragend das dargestellt ist, dazu noch den Schnee, hervorragend, so eine kleine tragische Geschichte mit einem Pärchen, was nicht so weiß, ob, naja, und, ne. Ja, aber irgendwie, das passt halt, ich finde, das ist, in der Erzählung ist der, bereitet sich gut vor auf das, was dann eben kommt. Und es ist halt ein kleiner Film, isoliert auf eine Stadt und die wird eben dann von einer Horde von wütenden Vampiren überflutet. Da noch kurz, ich finde, die Darstellung der Vampire ist eben auch diesmal wirklich gut gelungen. Ich weiß nicht mal, was Neues, aber es war damals anders. Die waren halt wirklich eher wie Zombies, die wirklich nichts wirklich Menschliches an sich haben. Zombies weniger, die waren einfach Tiere. Also die haben sich ja praktisch auch nur mit diesem, kann man schon fast sagen, tierischen Lauten verständigt. Die wurden, haben auch irgendeine Sprache gesprochen. Genau, ja, also das ist merkwürdig. Aber was halt sehr kultural und alt klang. Und die waren halt, die hatten halt wirklich nur reine animalische Triebe letztendlich. Da war nichts mit einem Glitzervampir oder ein Gary Oldman, der mit Perücke durchs Schloss streicht, sondern die waren einfach Tiere, Punkt. Und genau das haben die eben auch dann halt losgelassen, sind über die Stadt hergefallen und dezimieren die quasi. Ist, wie gesagt, eine Comic-Verfilmung, ursprünglich von Steve Nice und Ben Templesmith. Und die Rechte wurden damals relativ schnell erworben. Bei uns verlegt wird der Comic über Crosscult. Kann ich wärmstens empfehlen. Ist ein schöner schwarz-weiß Graphic-Novel. Auch sehr düster, sehr hart über mehrere Teile und ist ein schönes Machwerk. So, jetzt wird's wie angekündigt spanisch. Und 2007 wieder ein Regie-Duo, Jaume Balaguero und Paco Plaza haben dort Rec inszeniert, der auch ganz was nach sich ziehen sollte, nämlich 3 Fortsetzungen und Remake. Und ja, das Remake sagt's noch ein bisschen deutlicher, Quarantäne, worum es eigentlich geht, also Virus und Zombies so ein bisschen. Aber das Neue daran war, aber in dem Genre vielleicht, dass man sehr doll rumwackelt mit der Kamera und eigentlich so relativ wenig sieht. Hat uns das gefallen? Der Blair Witch des Zombie-Films. Es geht ja um ein Reporterteam, was mit einer Feuerwehreinheit mitfährt, so für eine schöne ZDF-Doku oder was auch immer hier, also das spanische Pendant in dem Fall. Und dann stößt man eben auf ein Wohnhaus mitten in der Stadt von Madrid, glaube ich, und ist dann erstmal in einer merkwürdigen Situation, wo Menschen sich komisch verhalten und auf einmal wütend werden und tatsächlich dann auch in einen Blutrausch geraten. Ich persönlich finde den Film, war überrascht von dem Film, weil eigentlich dieses ganze Wackelding nur bei mir bei Blair Witch Project funktioniert hatte, den ich auch immer noch ganz großartig finde. Und danach bei vielen anderen Sachen hat mich das immer gestört. Und bei diesem Film aber hat mir gefallen, dass der auch wirklich wieder wie bei Blair Witch eine eigene Spannung hatte, die da tatsächlich funktioniert hat. Und auch wo die Kamera ist, auch wenn was im Hintergrund passiert, was auf einen zukommt, Das haben die gut gemacht, finde ich. Also mir gefällt der gut, auch dieser Etagenkampf dann und so. Das der ist einfach sehr gut inszeniert und fotografiert. Man hat sich halt Gedanken gemacht. Also nie wie bei den üblichen Found-Footage-Filmen, wo dann das Geld ausgeht, man dann wirklich an allem spart und Laiendarsteller spielen Laiendarsteller. Und hier wurde vieles besser gemacht und zuträglich war natürlich auch die Länge des Films. Mit 70 Minuten war einfach klar auf den Punkt gebracht, dass der überhaupt im Kino gelaufen ist mit der Länge, war schon ein Highlight, dass der ungekürzt lief, weil der ist schon zum Teil wirklich brutal in manchen Szenen. Ja, der war einfach kurz, knapp und wollte auch nicht mehr sein. Dann leider sind dann die anderen Teile ein bisschen ausgeufert und weg vom Thema. Haben aber auch tatsächlich noch gut funktioniert, zumindestens natürlich nur auf europäischem Boden. Und das amerikanische Sequel, das dann irgendwann auch in den 2000ern kam, ja, das kann man eigentlich ungesehen vergessen. Also gemessen am Original. Kommen wir, Original ist ein gutes Stichwort, zu einem der wenigen Remakes in dieser Reihe. Bei dem würde ich jetzt persönlich sagen, war es eins, wo man nach der Zeit durchaus mal ansetzen konnte und das auch relativ gut gemacht hat. 2004, Zack Snyder, noch ganz viele andere Filme inszeniert, ihr wisst, 300, Watchmen, Buch James Gunn, das war mir total neu, aber habe mich jetzt auch nie so intensiv mit dem Film befasst. Wie findest du im Standing zum Original, das ja nun eigentlich zum vielen Teil nicht so gut gealtert ist, wenn man ganz ehrlich ist? Ja, und der Titel heißt Dawn of the Dead. Ich muss sagen, mir gefällt das Original schon gut. Es gibt ja drei Fassungen. Es gibt den Romero-Cut, den ich bevorzuge, den Regie-Cut, dann gibt es den Argento-Re-Cut, dann gibt es diesen Ultimate-Cut, wo dann wirklich die ganzen Deleted Scenes im Original reingestopft wurden, dass der 2,5 Stunden dauert, wo auch sogar die Hardcore-Fans teilweise sagen, muss nicht sein. Was bei Zack Snyder's Dawn of the Dead halt eben neu war, so habe ich das empfunden, ich bin jetzt nicht so der ultimative Zombie-Profi, dass die alle ganz schnell rumgerannt sind auf einmal. Also Zombie, klassischem Sinne, ne, schon gefährlich, auch garstig und können auch mal einen schnelleren Schritt machen. Wenn du nicht aufpasst, bist du dran, aber schon eher so gemächlich, ne, so mit einem halben Hirn schon im Grab und Motorik funktioniert halt nicht mehr so gut, ne. Früher der Grusel der Zombies eher in der Masse, ne, dass du aufpassen musstest, von dieser typischen Masse an Zombies nicht überrollt zu werden. Und hier auf einmal sprinten die da rum, wie wenn es um einen Leichtathletik-Hürdenlauf geht. Das macht der Film von Anfang an klar. Da wird zwischen den Autos wird hin und her gefetzt und der muss aufpassen, dass er noch schnell irgendwo ein Inneres erwischt. Also der Film legt einfach unglaublich krasses Tempo vor. Brutalität ist normal ab 18, hält sich halbwegs in Grenzen, ist jetzt nicht so wie in der französischen Terrorwelle hier. Ich fand ihn unterhaltsam. Ich habe ihn gesehen und dachte mir, der fetzt der Film. Muss aber auch zugeben, der hat jetzt keinen langen Nachdruck hinterlassen, wo ich sage, so, das ist jetzt das Meisterwerk, den muss ich in 5 Jahren unbedingt noch 2-mal sehen. Also ja, hat Spaß gemacht. Er hat Zack Snyder zumindest Hof und Tür und Tor oder wie auch immer geöffnet für weitere größere Projekte. Ich finde, ich habe den Film damals auch, das war auch so ein Film, den musste man gesehen haben, hatte ich das Gefühl, haben viele drüber geredet und Dawn of the Dead. Und ich habe das Remake auch eher gesehen als das Original, weil das ist nun meiner späten Geburt geschuldet und auch dem Umstand, dass es eben das Original jetzt nicht einfach mal bei Netto an der Kasse gibt. Habe ich wieder Netto gesagt, jetzt mal Real zur Abwechslung. Das ist immer so ein geflügeltes Wort. Ja. Und ich gestehe dem Original sein Standing zu in der Filmgeschichte, finde aber immer noch Day of the Dead wesentlich besser. Und das Remake, finde ich, es ist wirklich fast schon eigentlich eher ein Actionfilm als alles andere, weil was dort los ist und es wird wirklich viel gesplattert und der Film ist einfach wirklich auch optisch absolut klasse. Da hat man sieht, der Film hat was gekostet und übrigens auch hat der Film was mit der aufstrebenden Bekanntheit von Richard Cheese zu tun, weil nämlich Zack Snyder unbedingt einen Song von ihm in dem Film verwenden wollte und das auch dann tatsächlich getan hat in einer Szene im Kaufhaus. Also ich finde den Film gut, er ist schnell, er geht glaube ich sogar nur 90 Minuten mit Abspann und das ist ziemlich hurtig, wenn man überlegt, wie ausführlicher und langsamer das Original war. Ich finde ihn auch gut, möchte ihn aber auch nicht mit dem Original vergleichen, weil mir dazu auch das Tiefeninteresse und das Wissen fehlt. Und ja, kann man aber mal schnell Sonntagvormittag vor der Kirche mal schnell weggucken. Ist der besser als Romeros 3 Späte oder kann man den einigermaßen in die Kategorie da schieben, ähnliches? Land of the Dead hat wahnsinnig viel von Dawn of the Dead, dem Remake, tatsächlich kassiert. Also die Optik Natürlich ist Land of the Dead wesentlich dunkler. Eigentlich ist gefühlt Dawn of the Dead spielt immer viel am Tag. Es ist hell. Und Land of the Dead dann, weil der ja nur wenig später kam, aus dieser Welle vermutlich heraus, dass auf einmal das Thema wieder da war, hat man George A. Romero, er war schon mit einem Fuß, hatte schon Erde in der Tasche und man hat dann gesagt, komm, hier hast du noch mal was. Mach noch mal. Und dann hat er sich noch mal gesagt, ja, mach ich doch. Ich alter Autorenfilmer, mach jetzt mal ein bisschen Hollywood. Und hat diesen Film gemacht. Der ist übrigens viel schlechter gealtert, finde ich, der Land of the Dead. Den habe ich vor kurzem auch gesehen. Ist trotzdem immer noch besser als gab noch Survival of the Dead. Das war der letztere, glaube ich. Und er hat ja auch diesen Diary of the Dead. Das war auch diese Found-Footage-Geschichte, habe ich nie gesehen. Survival, ich glaube, hieß der Survival of the Dead. Ich glaube, ja. Der war auch okay, aber kein Film, den ich jetzt nochmal gucken würde. Also dann eher nochmal Land of the Dead, weil der auch so ein bisschen, der war aber auch nicht sehr erfolgreich, glaube ich, wenn ich mich erinnere. Aber auf jeden Fall kann man den ja auch noch im Bundle, gibt's den ja gerne. Den Dawn of the Dead Remake und Land of the Dead kann man mal im Double kaufen. Für einen Zehner hat man jetzt nichts verkehrt gemacht. Wo man gar nichts verkehrt machen kann, und da sind wir jetzt wieder in spanischen Gefilden, ist das Waisenhaus von R.J. Bayona, der jetzt erst neulich zu ganz hohen Weinen gekommen ist, indem er Jurassic World Fallen Kingdom inszenieren durfte. Ich weiß nicht, ob er da jetzt sich da viel Gutes getan hat seiner Karriere. Tobi schüttelt ganz wild mit dem Kopf. Das ist ein klassischer Film, den auch Del Toro hätte selber machen können und kommt so aus dieser spanischen Geisterfilmriege, weil was für die Franzosen so die harten Folter- und Splatter-Geschichten sind irgendwie für die Spanier die etwas subtileren Geister-Stories, auch mit einer der höheren Wertungen hier in unserer Top 20 mit einer 7,5, auch vollkommen berechtigt, oder? Ja, auf jeden Fall. Meine Sichtung jetzt, die letzte, liegt auch schon etwas zurück. Der Film besticht halt natürlich durch Atmosphäre. Ich würde ihn eher so in diesen Atemzug setzen von The Hours. War sehr, sehr gut gemacht. Ich war wirklich positiv überrascht von dem Film. Weil zu dem Zeitpunkt, wo das Waisenhaus rauskam, gab's im regulären Kino nicht gerade viele spanische Kost zu sehen. Jetzt außer irgendwelches Autorenkino und Dramakino hat man da in dem Bereich Genre fast gar nichts gesehen. Und da war das schon irgendwie eine Hausnummer, was aber wahrscheinlich dann wirklich an Del Toro lag, der da halt ordentlich gepusht hat mit seinem Namen. Und ja, also ich kann den nach wie vor wärmstens weiterempfehlen. Wir haben dann auch noch ein Film, ich nenne jetzt den nicht, der eigentlich ganz ähnliche Richtung einschlägt, ein paar Plätze weiter, aber das ist auf jeden Fall ein Thema, was die Spanier halt immer umtrieben hat, immer Geister, Kinder vor allen Dingen, mit einer entsprechenden Hintergrundgeschichte, die dann meistens nicht so schön war, also immer dieses Ernsthafte, was ja Del Toro auch ausmacht, ne? Er mag seine Monster, er mag sein Fantastisches, aber es hat immer diesen realen Horror, dem das entspringt. Ne? Aber da kommen wir ja dann nachher in Ruhe dazu. Ne? Genau. Vom Produzenten zum Regisseur. Damit sind wir auch schon in etwas schnellerer Weise durch diesen Block durch und verabschieden uns und hört demnächst die Plätze 12 bis 9.